Kundgabe 4761. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.10.1949. Der wahre Frieden der Seele. Nicht von der Welt. Die Welt kann euch nicht den wahren Frieden geben, denn auf ihr gibt es nur Kampf und Streit. Wo aber Frieden ist auf Erden, dort wird die Welt nicht mehr beachtet. Dort ist die Verbindung mit dem geistigen Reich hergestellt. Dort kann ich geben, wie ich euch verheißen habe, den wahren Frieden der Seele. Solange ihr aber auf Erden weilet, werdet ihr kämpfen müssen um diesen Frieden wider euch selbst, weil ihr noch Kinder der Welt seid und euren Vater im Himmel nicht bittet, dass er euch den wahren Frieden schenken möge. Erst durch gänzlichen Verzicht auf die Welt mit ihren Freuden kehrt der wahre Frieden ein in euer Herz, denn dann werdet ihr mich finden und nichts anderes mehr begehren. Dann ist euer Herz still geworden in der Liebe zu mir. Dann bin ich sein Ziel, sein Verlangen, seine Hoffnung und sein Leben. Dann hat das Herz gefunden, was es begehrte, und nichts in der Welt bietet ihm nun Ersatz. Mein Gegner hat die Macht verloren über den, der in mir den Frieden seiner Seele gefunden hat. Und ob er nun auch immer wieder durch die Welt auf ihn einwirken will, den Frieden, den ich ihr gab, wird die Seele nicht mehr hingeben um wertlose Güter oder Freuden der Welt. Darum führet vorerst einen Kampf wider euch selbst, auf dass ihr euch den Frieden erringet, auf dass ich euch den Sieg gebe, dass ein rechter und wahrer Friede euch beschieden sei, der euch selig macht, weil der mein Geschenk ist, meine Verheißung, die sich erfüllet an denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Amen.